Es muss ganz in der Nähe sein. Schau, da hinten an der Tankstelle, da sitzt jemand. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Entschuldigen Sie? Wo ist hier das Haus von Kathleen O'Hara, die Pension Cathy? Da müssen Sie an diesen Bäumen da hinten vorbei und dann sehen Sie links ein weißes Haus. Sie können es nicht verfehlen. Es ist das letzte Haus vor der Abzweigung zum Zeltplatz. Vielen Dank, Sir. Weiß Kathleen, dass Sie kommen? Ich habe Sie vor ein paar Stunden vorbeifahren sehen, runter nach Bishop. Ich glaube nicht, dass sie schon zurück ist. Dann warten wir auf Sie. Kann sein, dass Sie lange warten müssen. Hier in Sky Village sind über den Sommer fast alle Geschäfte geschlossen. Da macht Kathleen in Bishop wahrscheinlich Großeinkauf. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wir haben Kathleen nicht mehr gesehen, seit wir alle drei Kinder waren. Zu Hause in Irland, ehe wir nach Amerika kamen. Na sowas. Also Freunde aus der alten Heimat, was? Da wird sich Kathleen aber wirklich freuen. Nicht Freunde, Verwandtschaft. Wir sind mit Kathleen verwandt, Vettern von ihr. Heute wollen wir sie mit unserem Besuch überraschen. Hoffentlich schätzt sie Überraschungen. Und sie hoffentlich auch. Bei Kathleen war in den letzten Wochen viel Betrieb. Sie werden schon sehen. Matilda und Titus Jonas hatten ihren Betrieb für 14 Tage geschlossen, um Ferien zu machen. Diese Gelegenheit nutzten Patrick und Kenneth, die irischen Gehilfen, um ihre Cousine Kathleen zu besuchen. Und auch Justus, Peter und Bob waren mit dabei. Sie wollten in der Sierra Nevada campen. Ich frage mich, warum bei Kathleen so viel Betrieb gewesen sein soll. Es ist doch hier im Dorf nichts los. Wie ich von Patrick und Kenneth weiß, findet Kathleen immer etwas Einträgliches zu tun. Sie ist eine geschickte Geschäftsfrau. Da vorne, das muss die Pension sein. Das weiße Haus da mit der leuchtend roten Tür. Kann man ja gar nicht übersehen. Gehen wir rein. Wir sollten warten, bis Kathleen von ihrem Großeinkauf zurückkommt. Kommt ihr nicht mit? Wir sollten vielleicht schon zum Zeltplatz vorgehen. Ihr habt eure Cousine so lange nicht gesehen und... Ah, da wollen wir jetzt nicht stören und so. Ihr und stören. Wir hatten Kathleen geschrieben, was für schlaue Jungs ihr seid. Und sie hatte geantwortet, dass wir sie besuchen und euch unbedingt mitbringen sollen. Na, wenn das so ist. Kathleen? Kathy, bist du zu Hause? Dann warten wir eben. Oho. Was gibt's? Oh, jeder hat eben seine Schwächen. Sogar unsere vorbildliche Cousine Kathleen. Kathy, damit werden wir dich noch ganz schön aufziehen. Just, schau dir nur mal das Büro der perfekten Hausfrau an. Vielleicht sollt ihr da lieber nicht reinschauen. Meine Mutter fährt jedes Mal aus der Haut, wenn ich an ihren Schreibtisch oder ihre Handtasche gehe. Just, Bob, Peter, ich glaube, hier stimmt was nicht. Was ist denn? Das Zimmer hier hat einer durchsucht. Ja, scheint so. Und zwar einer, der entweder sehr unvorsichtig war oder es ereilig. Was habt ihr hier zu schaffen? Na los, raus mit der Sprache. Mann, was wollt ihr hier? Der hat ein Gewehr. Redet schon. Wer sind Sie? Was wollt ihr hier? Könnt ihr nicht sehen, dass das ein Privatzimmer ist? Man sollte euch windeln. Einen Augenblick. Vielleicht sind sie so liebenswürdig, sich zu erklären. Was? Es hat den Anschein, als sei diese Örtlichkeit durchsucht worden. Es dürfte die Polizei interessieren, zu erfahren, was sie hier wollen und warum sie so flink ein Gewehr im Anschlag haben. Ihr wollt die Polizei holen? Mir scheint, es wäre das Gegebene, die Polizei hinzuzuziehen. Andererseits wäre es vielleicht klüger zu warten, bis Miss O'Hara aus Bishop zurückkommt und ihr die Anzeige zu überlassen. Miss O'Hara? Dann muss ich euch von einigen Punkten aufklären. Cousine Kathleen! Cousine? Dann seid ihr Patrick und Kenneth aus Rocky Beach. Mensch, warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich hätte ja gerade auf euch schießen können. Sind Sie ein Freund von Kathleen? So kann man es auch nennen. Kathleen, du hast deinen Vetter nicht geschrieben. Du hast mir versprochen, ihn zu schreiben, bevor wir nach Lake Tahoe fahren. Oh, Patrick und Kenneth. Es ist so lange her. Kommt, lasst euch begrüßen. Schau mal einer an. Groß seid ihr geworden. Man kennt euch kaum wieder. Von den fixen Jungen habt ihr mir ja öfter geschrieben. Darf ich vorstellen? Das sind Justus, Peter und Bob. Lasst uns doch Gälisch reden. In unserer Heimatsprache. Wir wollen Englisch reden. Mein Mann spricht kein Gälisch. Darauf wollen wir doch Rücksicht nehmen. Dein Mann? Kathy, wann hast du... Vorige Woche. Kathleen und ich haben vorige Woche in Lake Tahoe geheiratet. Mein Name ist Joe Hammond. Mensch, herzlichen Glückwunsch! Also, das ist Cousine Kathleens Überraschung. Schauen Sie sich das hier mal an, Madam. Hier in das Büro muss jemand eingedrungen sein, während Sie weg waren. Vielleicht sollten Sie die Polizei verständigen. Ach, das ist komisch. Patrick und Kenneth haben mir geschrieben, dass du ein Detektiv bist. So? Nein, nein, nicht böse sein. Ich finde, du bist ein guter Detektiv. Du hast recht. Dieses Zimmer ist durchsucht worden. Mein Mann und ich haben es durchsucht. Das war nämlich so. Ich habe einen Schlüssel verloren. Es ist ein wichtiger Schlüssel und ich muss ihn finden. Also habe ich überall gesucht. Vielleicht können wir ja helfen. Oder wenigstens Justus. Er hat einen besonderen Spürsinn dafür, wo Leute ihre Sachen hinstecken. Im Suchen sind wir ziemlich prima. Hier ist unsere Karte, Madam. Die drei Detektive. 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. 2. Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Sehr hübsch. Vielen Dank. Wir haben recht beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Und die Fragezeichen auf der Karte sind ein Symbol für das Unbekannte, dem wir stets gern auf der Fährte sind. Führt der Junge immer solche Reden? Sie meinen so hochgestochen? Ja, allerdings. Lassen Sie ihn nach dem Schlüssel suchen. Er findet ihn bestimmt. Das ist ja freundlich, aber ich glaube nicht, dass wir einen Nachwuchsdetektiv beauftragen müssen, um einen verlorenen Schlüssel zu finden. Er wird schon wieder auftauchen. Ja, inzwischen machen wir uns am besten auf den Weg zum Zeltplatz. Kathleen, wir haben unsere Hochzeit doch noch gar nicht richtig gefeiert. Jetzt sind seine Vettern hier, das sollten wir doch feiern. Patrick und Kenneth brauchen nicht zu zelten. Wir haben ein Zimmer frei, sie können hier schlafen. Und ihr Jungs, ihr könntet am Haus zelten. In letzter Zeit hat es sehr wenig geregnet. Der Bach am Zeltplatz führt kaum Wasser. Und das sollte man beim Zelten immer in der Nähe haben. Packt aus, wir sehen uns beim Abendessen. Am Abendessen nahmen auch die beiden Pensionsgäste Mr. Jensen und Mr. Smathers teil. Rindfleisch. Bitte keine Vorträge. Ich finde Roastbeef köstlich und würde es begrüßen, wenn Sie mich nicht jedes Mal, sobald ich eine Gabel zur Hand nehme, zum Mörder stempelten. Die Tiere sind unsere Freunde und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Die Kuh, die uns freundlicherweise das Abendessen lieferte, kannte ich ja nicht persönlich. Machen wir uns ihretwegen keine Sorgen. Für Sie, Mr. Smathers, habe ich Rahmspinat, rohgeriebene Karotten und Weizenkeime. Ausgezeichnet. Wie wäre es denn einmal mit Wild? Heute Nachmittag habe ich auf dem Weg nach Bishop ein paar Rehe geschossen. Geschossen? Mr. Jensen ist ein fleischfressendes Raubtier. Da das Schießen zum Glück verboten ist, schießt er nur mit seiner Kamera. Ich bin Berufsfotograf. Auf Tiermotive spezialisiert. Gestern Nacht hat hier ein Bär im Abfall gewühlt und ihn über den ganzen Hof verstreut. Das Jahr war eben viel zu trocken. Im Hochland finden die Tiere nicht genügend Nahrung. Also kommen sie ins Dorf. Die Bären waren schon lange vor den Dorfbewohnern im Gebirge. Dieser spezielle Bär aber nicht. Und weh ihm, wenn er wiederkommt. Sie Barbar. Jetzt aber genug. Heute feiern wir unsere Hochzeit. Haben Sie für den Gasthof einen Anbau geplant? Da hat jemand hinterm Haus ausgeschachtet. Ist es eine Baugrube für ein neues Gebäude? Das gibt ein Schwimmbecken. Ein Schwimmbecken? Hier ist es reichlich kühl zum Schwimmen. Natürlich wird es ein beheiztes Schwimmbad. Sie haben ja große Pläne, wie? Stört Sie das etwa? Nicht! Und da stehen Sie sich auf den Bären zu schießen! Lassen Sie das, Smethers, bleiben Sie hier! Geh fort! Versteck dich! Bleib hier weg! Verflucht! Oh, man sollte sie windelweich prügeln! Hast du das Gewehr gesehen, Justus? Ein Betäubungsgewehr. Ja, ein Betäubungsgewehr. Sonderbar. Warum rückt man einen Bären mit einem Betäubungsgewehr zu Leibe, wenn es im Haus ein richtiges Gewehr gibt? Nachdem das Essen beendet war, zogen sich Justus, Peter und Bob in ihr Zelt zurück. Die drei Detektive haben wieder einen neuen Fall. Sollen wir jetzt doch nach dem Schlüssel fahnden, oder was meinst du? Nein. Patrick und Kenneth haben nach dem Abendessen mit mir gesprochen. Sie wollen, dass wir Kathleens frisch getrauten Ehemann mal unter die Lupe nehmen. Er ist ihnen gar nicht geheuer. Okay. Mir ist der Walsh auch nicht geheuer. Der Kerl ist schießwütig. Und er benutzte ein Betäubungsgewehr, um einen Bären zu verjagen. Das ist doch ganz unsinnig. Wieso hat er überhaupt ein Betäubungsgewehr? Ja, aber nicht die Gewehre machen Patrick und Kenneth Sorgen, sondern das Schwimmbecken. Sie haben Angst, dass ihre tüchtige Cousine einen Mann geheiratet hat, der ihr Geld für sinnlose Pläne verplempert. Ach so. Wir sind uns ja wohl darüber einig, dass ein Schwimmbad für eine Pension mit nur 3 Gästezimmern keine lohnende Investition ist. Das zahlt sich nie aus. Patrick und Kenneth gefällt auch nicht, dass Hammond keine Arbeit hat. Angeblich hätte er von Verwandten Geld geerbt und vorher in Reno gewohnt. Was machen wir nun? Nach Reno fahren und seinen früheren Nachbarn reden? Bob... Kennt dein Vater irgendjemanden in Reno? Nein. Also, ich erinnere mich nicht, dass er jemals von einem Bekannten aus Reno gesprochen hat. Aber er könnte von der Kreditauskunft einen Bericht über Hammond anfordern. Ja, also, wenn Hammond jemals ein Darlehen aufgenommen hat, dann müsste eine Akte darüber existieren. Gut, dann können wir deinen Vater morgen anrufen. Alles klar. Joe Hammond ist in Kathleens Büro. Er räumt wohl auf. Es überrascht mich aber, dass Kathleen das nicht selber macht. Sie soll doch so ordnungsliebend sein. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht von Cousine Kathleen. Patrick und Kenneth wohl leider auch. Sie sah nicht gerade erfreut aus, als Hammond den beiden anbot, im Gasthof zu übernachten. Und sie will nicht gälig mit ihnen sprechen. Überhaupt redet sie nicht viel mit ihnen. Das überlässt sie ganz ihrem Mann. Da Hammond sowieso noch auf ist, bin ich dafür, dass wir ins Haus rübergehen. Ich könnte ein Glas Milch vertragen und dazu noch etwas zu knabbern. Moment mal, leuchte! Was zum... Ein Bär! Ganz ruhig, Peter. Hau ab! Psst! Jetzt erschreck ihn nicht. Der will doch nur ein bisschen im Abfall wühlen. Joe Hammond, halt zur Tür! Ein blauer Lichtblitz! Oh Mann, kommt! Der Bär rennt weg. Aber aus der anderen Richtung war auch ein Geräusch zu hören. Hier liegt Mr. Jensen. Hammond, er kommt mit einem Gewehr. Was zum Teufel? Da war ein Bär. Ich fürchte, Mr. Jensen ist verletzt. Habt ihr gesehen, wie es passiert ist? Wir sahen den Bären an unserem Zelt vorbeigehen. Also, er ging dann weiter zum Gasthof. Und wir hörten einen Abfalleimer umkippen. Ja, und dann sahen wir auch schon einen Lichtblitz und Mr. Jensen schrie. Joe, was ist denn? Jensen, er wollte mit Blitzlicht einen Bären knipsen und hat einen aufs Dach gekriegt. Wir sollten ihn lieber zum Arzt bringen. Was ist denn hier los? Oh. Alles in Ordnung, Mr. Jensen? Jemand hat mir einen Schlag versetzt. Sie haben Glück, dass Sie überhaupt noch atmen. Mancher, der von einem Bären vertrimmt wurde, hat das nicht überlebt. Vertrimmt ist der richtige Ausdruck. Vertrimmt hat mich einer, aber nicht der Bär. Jemand hat sich von hinten angeschlichen und mir ins Genick gehauen. Moment, nur mal langsam. Das war ein Bär und sonst keiner. Sie haben ihn mit Ihrem Blitzlicht erschreckt. Nein. Ich hatte den Bären gerade im Sucher, als ich jemanden hinter mir hörte. Dann ging das Blitzlicht los und eine Sekunde darauf Volltreffer. Sie, Mr. Smethers. Sie mit Ihrem Tierfimmel. Sie waren das. Ich pflege Geschöpfe nicht zu schlagen. Und außerdem hätte ich sie gar nicht schlagen können. Ich lag im Bett. Mr. Jensen, es hätte doch einen zweiten Bären geben können. Es war Smathers. Rufen Sie die Polizei. Jetzt bringen wir Sie zum Arzt. Ich will keinen Arzt. Ich will die Polizei. Hier treibt sich ein Verbrecher herum, der unschuldige Menschen anfällt. Unschuldige Menschen sollten nachts um diese Zeit im Bett liegen und nicht mit Blitzlicht und Kamera andere Geschöpfe zu Tode erschrecken. Meine Kamera. Um Himmels Willen. Vandale. Wenn Sie eine Kamera herunterfallen lassen, dann geht sie eben kaputt. Wir sollten alle wieder ins Bett gehen. Justus, Peter, Bob, holt eure Schlafsäcke. Ihr wollt doch nicht draußen bleiben, wenn sich hier ein bösartiger Bär rumtreibt. Es war aber kein Bär. Eine Viertelstunde später hatten die drei Fragezeichen ihre Schlafsäcke aus dem Zelt geholt und sich im Wohnzimmer häuslich eingerichtet. Jensen hat Glück gehabt. Nicht allzu viele Leute, die sich mit einem Bären anlegen, kommen so glimpflich davon. Ja, es sei denn, es war am Ende doch kein Bär. Da hast du den gleichen Gedanken wie ich. Könnte ein Bär einen Schlag austeilen, der einen Mann betäubt und trotzdem nicht mal einen Kratzer auf der Haut hinterlässt? Die Haut in Jensens Genick war unverletzt. Naja, jemand vom Gasthof hätte es nicht sein können. Patrick und Kenneth sind keine Schläger. Joe Hammond war im Büro, als es passierte, und Cousine Kathleen und Mr. Smathers liefern sich gegenseitig ein Alibi. Also war es entweder jemand Fremdes oder ein zweiter Bär. Morgen früh, sobald es hell wird, gehen wir zu den Bäumen südlich vom Haus runter, wo der Angreifer hingelaufen ist. Wer oder was Jensen den Schlag versetzt hat, muss Spuren hinterlassen haben. Ganz genau. Bär oder Mensch? Welch monströse Vorahnung streift meine Hörer hier? Justus, los, wach auf, Justus. Komm aus deinem Schlafsack und sieh dir das an. Joe Hammond ist uns zuvor gekommen. Zuvor gekommen? Wie meinst du das? Wir schaffen es nicht mehr, den Platz hinterm Haus nach Bärenspuren, menschlichen Fußspuren oder irgendwelchen Spuren zu untersuchen. Was? Ach, komm mit und seht's euch selber an, sonst glaubt ihr mir ja doch nicht. Seht aus dem Fenster. Ach, interessant, Mann. Das ist ja verrückt. Hammond fegt den Hof. Den Platz unter den Bäumen hat er schon glatt gefegt. Sieht so aus, als wollte er alle etwaigen Spuren von Mr. Jensens Angreifer tilgen. Sehr sonderbar. Guten Morgen. Ja, morgen. Gut geschlafen, nach all der Aufregung? Wie die Murmeltiere. Sie sind aber schon früh auf. Oh, ich hab viel zu tun. Ich will den Abfall gründlich wegräumen, sonst streuen hier bald noch mehr Bären rum. Und später will ich noch am Schwimmbecken arbeiten. Kommt mit, dann zeige ich's euch. Zum Ausschachten waren ein paar Leute mit Baumaschinen aus Bishop hier. Aber das Verschalen und Betonieren mache ich selbst. Junge, das muss ja über 3 Meter tief sein. 4. Aber ein Schwimmbecken hat doch normalerweise eine Seite, auf der es nicht so tief ist. Wo sollen denn dann die Leute hin, die nicht schwimmen können? Die Leute, die nicht schwimmen können, sollen eben draußen bleiben. Später beim Frühstück kamen Justus, Peter und Bob mit Kathleen ins Gespräch und sie erlaubte ihnen, nach dem verlorenen Schlüssel zu suchen. Es ist zu dumm. Als ich nämlich von hier aus nach Lake Tahoe fuhr, wollte ich den Schlüssel nicht mitnehmen und hatte ihn versteckt. Nun weiß ich aber nicht mehr wo. Was ist denn das für ein Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel zum Wertsachenschließfach auf der Bank. Aber die Bank würde Ihnen doch einen Zweitschlüssel geben, wenn Sie Ihnen klar machen würden, dass Sie den Schlüssel verloren haben. Mir ist es eben peinlich. Einer guten Geschäftsfrau sollte es nicht passieren, einen so wichtigen Gegenstand zu verlieren. Wo verwahren Sie denn normalerweise den Schlüssel? In meiner Schreibtischschublade. Aber jetzt? Dann suchen wir mal. Ich glaube, hier verschwenden wir nur Zeit, Jost. Immerhin haben Kathleen und ihr Mann das Büro bereits gründlich durchsucht. Scheint mir auch so. Oh, hier liegen die Briefe von Patrick und Kenneth. Sie wurden alle aufbewahrt. Trotzdem kein Grund für Hammond, zu dieser Lektüre die ganze Nacht aufzubleiben, oder? Hey, habe ich denn hier? Kollegen, ich habe Kesslins Kontobuch über ihr Sparguthaben gefunden. Das ist kein Sparbuch, sondern nur ein Notizbuch. Die letzte Eintragung stammt aus der vorletzten Woche. Da hatte Kathleen $175 auf das Sparkonto eingezahlt. Und hier steht, dass sie $10.823 besitzt. Alle Achtung! Bob, wir müssen den Schlüssel so schnell wie möglich finden und dann vom Dorf aus seinen Vater anrufen. Es würde mich sehr interessieren, ob die Kreditauskunft in Reno eine Akte Hammond angelegt hat. Du meinst, er hat es auf Kesslins Moneten abgesehen? Ja, möglich ist es schon. Na? Na, der Schlüssel ist nicht hier. Haben Sie in letzter Zeit Ihr Scheckbuch benutzt? Ich habe nämlich keins gesehen. Ich habe gar kein Scheckbuch. Ich bezahle alles in bar. Alles? Ist das nicht so riskant? Ich habe mein Geld auf der Bank, in einem Schließfach im Tresorraum. Deshalb ist mir auch der Schlüssel so wichtig. Mein Mann hat Zement für das Schwimmbecken bestellt. Den möchte ich gleich bei der Lieferung bezahlen. In bar? Das ist sicherer, als mit Schecks zu bezahlen, die man mir stehlen könnte. Und über das Bargeld mache ich mir keine Sorgen. Wenn es jemand versuchen sollte zu stehlen, würde mein Mann ihn sofort erschießen. Kein Zweifel, das täte er glatt. Den Rest des Vormittags widmeten die drei Fragezeichen einer gewissenhaften Durchsuchung des Gasthofs. Doch leider ohne Erfolg. Enttäuscht begaben sie sich nach dem Essen zu Patrick und Kenneth, die Joe Hammond bei dem Bau des Schwimmbeckens halfen. Hallo Just! Wo ist denn Hammond? Er hat sein Gewehr genommen und ein paar Sachen in seinen Rucksack gepackt. Und dann ist er den Berg hinaufgegangen. Er sagte, er muss auf der Wiese oben etwas erledigen und kommt später wieder her. Ach so. Kommt, Kollegen, wir haben noch etwas im Dorf zu erledigen. Die drei Detektive liefen ins Dorf und fanden dort eine Telefonzelle. Bob rief von dort aus seinen Vater an. Wir haben Glück. Mein Vater kennt tatsächlich einen Kollegen in Reno. An ihn will er sich wenden, um sich bei Hammond zu erkundigen. Ich soll ihn später zu Hause nochmal anrufen. Das ist doch schon was. Ja. Justus, Peter und Bob schlenderten wieder zurück und gelangten zum Zeltplatz. Schöner Trick. Hey, das ist doch der Tankwart aus dem Dorf. Hallo. Hallo. Hab gehört, gestern Abend habt ihr im Gasthof alle einen Mordschrecken bekommen. Wieso? Woher wissen Sie das? Mr. Jensen kam heute früh zum Tanken her und erzählte es mir. So, jetzt ist hier wieder Ordnung. Letzte Woche war ein Pärchen aus der Stadt da und die haben vielleicht gehaust. Ich heiße übrigens Richardson. Charlie Richardson. Ich bin Peter Shaw und das sind Justus Jonas und Bob Andrews. Wollt ihr nun hier zelten? Ich sah euer Zelt doch bei Kathleens Haus unter den Bäumen. Ja, nachdem die Bären den Abfall durchstöberten, hat uns Mr. Hammond empfohlen, besser im Haus zu übernachten. Man merkt, dass Joe Hammond den Monsterberg noch nicht so gut kennt. Wenn ihm ein oder zwei Bären solche Angst machen. Monsterberg? Für euch sollte ich wohl Mount Lofty sagen. Aber als ich klein war, wohnten hier nur 5 Familien. Und wir nannten ihn den Monsterberg. Aus einem bestimmten Grund? Ein alter Trapper hat hier mal gewohnt. Und er konnte schwören, dass er im Schnee oben beim Gletscher die Fußspuren eines riesenhaften Mannes gefunden hatte. Abdrücke von bloßen Füßen. Ein junger Einsiedler, der im Wald wohnte, war mal ganz zerstört von der Wiese ins Dorf gekommen. Er sagte, er habe eine Schreckgestalt dort oben gesehen. Mir ist nicht klar. Gebt nicht so viel auf solche Geschichten. Ich gehe da mal wieder. Und wenn ihr hier zelten wollt, lasst keinen Abfall herumliegen. Bestimmt nicht. Monsterberg. Das ist doch nur ein Märchen, um Kindern Angst zu machen. Auch in den fantastischsten Geschichten steckt für gewöhnlich ein Körnchen Wahrheit. Irgendwas Erschreckendes wird der Einsiedler wohl wirklich gesehen haben. Hört mal, am Bachbett ist jemand. Ein Schatten. Da ist etwas. Und es kommt hierher. Sieh da. Entschuldige, mein Freund. Fast wäre ich auf dich getreten. Das ist Mr. Smathers. Oh. Mr. Smathers! Ihr stört hier den Frieden. Sie haben uns erschreckt. Wir dachten, Sie seien ein Bär oder noch was Schlimmeres. Heute Nacht wäre ich gern ein Bär. Ich habe einen Bienenstock in einem Baum entdeckt. Ein Festmahl für einen Bären. Um Himmels Willen, Sie haben ein Stiefel auf dem Arm. Ja, ist es nicht wunderhübsch? Mr. Smathers, tun Sie es weg, bitte. Stört dich, mein Freund hier? Ist das nicht dumm? Die Jungen haben Angst, du würdest sie mit deinen Drüsen bespritzen. Was würdest du doch nicht tun, oder? Nur wenn es sein müsste. So, ich setze dich wieder ab. Lauf lieber weg. Nicht jeder versteht dich so wie ich. Da läuft es. Sie scheinen die Tiere wirklich zu verstehen. Ich verstehe sie und sie verstehen mich. Nur zum Glück gibt es hier keine seltenen Arten, sonst würden sie bestimmt von Verrückten gejagt und im Zoo eingesperrt. Das ist der Gipfel der Grausamkeit. In Käfigen und tiefen Gruben gefangen und dann werden sie mit Betäubungsmitteln zahm gemacht. Betäubungsmittel. Ich weiß genau, wozu der Kerl im Gasthof ein Betäubungsgewehr hat. Aber solange ich noch einen Tropfen Blut in den Adern habe, wird er nicht damit schießen. Und wozu hat Mr. Hammond das Betäubungsgewehr? Was? Das sage ich euch nicht. Wenn ich es euch erzähle, glaubt ihr mir womöglich. Und das wäre eine Tragödie. Man sieht sich, Jungs. Was hat er nur damit gemeint? Wenn wir ihm glaubten, wäre es eine Tragödie. Warum das denn? Hammond will bestimmt irgendein Tier einfangen. Ein Betäubungsgewehr dient dazu, damit man ein Tier anschießt, ohne es zu töten. Will er einen Bären fangen? Ich glaube das nicht. Nein. Smathers meint ein Tier an, das wir vielleicht gar nicht glauben. Aber was für ein Wesen könnte das sein? Seht mal, ein LKW. Das ist bestimmt der Zement für das Schwimmbecken. Tatsächlich. Oh Mann, das ist eine ganze Menge Zement, Kollegen. Es ist ein großes Becken. Mr. Hammond sagte, dass es bis zu 4 Meter tief ist. Ich frag mich nur, ob Kesslin wohl wusste, dass der Zement heute kommen würde. Kannst du einen Augenblick? Sie sagte, sie wolle bei der Lieferung gleich bezahlen und sie haben ja ihren Tresorschlüssel noch nicht gefunden. Ich habe es schon nachgerechnet, die Rechnung stimmt. Oh, ich habe aber heute das Geld gar nicht hier. Wäre es möglich, den Zement nächste Woche zu bezahlen? Aber natürlich. Wenn Sie nur eben den Lieferschein abzeichnen, zur Bestätigung, dass Sie den Zement auch erhalten haben, können wir... Den Lieferschein abzeichnen? Das ist bei uns üblich. Ach so, na gut. Ich nehme den Lieferschein mit ins Haus und unterschreibe dort. So viel Mühe brauchen Sie sich gar nicht zu machen. Hier ist ein Kugelschreiber. Das schreiben Sie irgendwo auf den Beleg. Ist es recht so? Schön, Mrs. Hammond. Normalerweise schreibe ich besser. Ich bin nur gerade am Brotbacken und stecke mitten im Teig. Meine Hand zittert. Okay, sind wir alle mal ein bisschen zittrig. Herrgott. Ich sagte dir ja, ich wollte das nicht tun. Du hättest schließlich auch unterschreiben können. Du hättest dich dem Fahrer gegenüber nicht so auslassen müssen. Er ist ja kein Schönschreibspezialist. Blöd bist du. Du bist blöd, nur du. Du mit deinem idiotischen Loch im Boden. Ich glaube, du bildest dir da etwas ein, das es gar nicht gibt. Freilich gibt es das. Ich hab's ja gestern oben auf der Wiese gesehen. Und hier unten war es auch schon. Ich glaube das alles nicht. Lass uns verschwinden. Warten wir es ab. Hier ging es um ein Unterschriftsproblem. Mrs. Hammond mochte ihren Namen nicht schreiben. Dabei dürfte sie eigentlich als erfahrene Geschäftsfrau hier keine Hemmung haben. Und ganz allgemein. Nichts schreibt sich doch so flüssig wie der eigene Name. Oder? Kathleen glaubt nicht, dass es das gibt, was Hammond oben auf der Wiese gesehen hat und was hier unten war. Könnte es sein, dass an Richardsons Geschichte etwas Wahres dran ist? Ein Betäubungsgewehr und etwas, das Hammond auf der Wiese gesehen hat. Kollegen, ich glaube, wir wissen jetzt, was Hammond mit diesem Gewehr vorhat. Er macht Jagd auf ein Monster! Das ist doch irrsinnig. Eine Wahnidee, aber ich glaube trotzdem, dass es darum geht. Hört mal, wir sind hier auf Ferien. Warum machen wir nicht morgen eine Wanderung zur Bergwiese hinauf? Eine Wanderung oder eine Monsterjagd? Eine Spurensuche. Wenn da oben etwas Ungewöhnliches herumspaziert, dann sollten wir dafür auch Anzeichen aufspüren können. Es müsste eine Fährte zu finden sein. Vielleicht ist es ein Wesen, das gar keine Spuren hinterlässt? Aber sicher hinterlässt es die. Joe Hammond hat heute früh den Hof gekehrt, damit keiner die Spuren sehen konnte. Es ist kein Bär. Bären sind hier nichts Besonderes. Also ist es... irgendwas anderes. Mr. Smathers weiß, was sie ist. Aber von ihm erfährt es keiner. Und das Schwimmbecken passt jetzt auch in die ganze Geschichte. Ich weiß jetzt, woran mich diese Grube erinnert. An ein Tiergehege im Zoo von San Diego. Am nächsten Morgen waren die drei Fragezeichen bei Tagesanbruch auf den Beinen. Nach einem hastigen Frühstück verließen sie das Haus und machten sich auf den beschwerlichen Weg ins Bergland. Oh, vom Haus aus sah der Berg hier gar nicht so schrecklich hoch aus. Hat der große Athlet doch nicht genug Kondition? Ja, meine Lungen sind es gewöhnt, auf Meereshöhe zu funktionieren. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Du musst es ja wissen. Hier ist eine Bergwiese. Herrlich. Ja, du sagst es. Und sieh mal, man kann meilenweit sehen. Wir können das Gelände schneller durchkämmen, wenn wir uns aufteilen. Aber wir sollten auch die Verbindung zueinander nicht verlieren. Deshalb habe ich unsere Ortungs- und Notrufgeräte mitgebracht. Ich habe sie zu Hause eingepackt, weil ich dachte, auf einer Wanderung könnten wir sie gut gebrauchen. Und das ist jetzt ja tatsächlich der Fall. Immerhin besser als gar nichts. Funktioniert das auch bestimmt? Ich lege keinen Wert darauf, mich hier zu verirren. Ich habe alle drei Geräte getestet. Sie sind einwandfrei. Wisst ihr noch, wie sie funktionieren? Drückt einfach hier auf den Knopf. Die anderen Geräte fangen dann an zu piepsen. Und so kann derjenige schnell wieder gefunden werden. Alles klar. Also ich hätte Folgendes vorzuschlagen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir hier im freien Gelände viele Fußspuren finden. Das Gras steht einfach zu dicht. Und wenn es hier irgendein fremdartiges Tier gibt, hat es sicherlich seinen Unterschlupf weit weg von der Wiese. Sonst hätten wir sie inzwischen sehen müssen. Andererseits wissen wir, dass es auch ins freie Feld raus wird. Denn Joe Hammett sagte ja zu Kathleen, er hätte es auf der Wiese gesehen. Das bedeutet, dass es durch den Wald gekommen sein muss, um hierher zu gelangen. Eine Fährte finden wir also nur unter den Bäumen, da dort der Boden nicht bewachsen ist. Ja, das leuchtet mir ein. Also, ich könnte dann den Wald nördlich von der Wiese absuchen. Du, Peter, könntest dir den Wald nach Westen hin vornehmen und Bob, wie wäre es, wenn du das Gelände an der Südseite übernimmst? Okay. Bei Gefahr sendet den Alarm. Da verlass dich drauf. Baumstamm hier. Moment mal. Da ist doch was. Schwacher Abdruck hier. Scheint von einem sehr großen Tier zu sein. Na, wahrscheinlich ein Bär, oder? Was haben wir hier? Oh, eine Lichtung. Oh. Da ist eine Spalte im Boden. Bestimmt 3 Meter breit. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Da unten liegt sogar noch Schnee. Warum ist es auch immer so still geworden? Oh Mann. Etwas hat mich berührt. Justus? Bist du das? Spalt gefallen. Das Peilgerät. Zum Glück hat Zinnsturz überlebt. Na dann. Der Schalter klemmt. So. Hoffentlich lauert das Ding nicht noch da oben. Hallo? Hallo? Bob! Bob! Peter! Just! Bob, was ist passiert? Wie zum Kuckuck bist du denn da runtergekommen? Ja, reingefallen eben. Mach keine Witze. Ja, das wäre euch auch passiert, wenn ihr das gleiche gesehen hättet wie ich. Was hast du denn gesehen? Ja, irgendein Tier oder etwas ganz Großes. Ich weiß nicht, was es war. Es kam an und... Ach, das erzähle ich euch alles später. Jetzt holt mich doch erstmal hier raus. Ein Seil. Wir brauchen ein Seil. Gestern sah ich eins im Gasthof, als wir einen Schlüssel suchten. Du schaffst es schneller zum Gasthof als ich. Ja. Ich bleib hier bei Bob. Aber pass auf. Keine Sorge. War es wieder ein Bär, den du gesehen hast? Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich hörte etwas und drehte mich um und... Dann sah ich diese Augen. Wirklich sonderbare Augen. Das Biest hauchte mir regelrecht ins Gesicht und... Ich schrie und... Das Ding auch. Glaube ich, ja. Und dann... habe ich einen Schritt zu weit getan und... bin abgestürzt. Just, bist du noch da? Ja, hier. Ich sehe deine Fußspur hier oben auf dem Boden. Das Biest hinter dir müsste ja auch Spuren hinterlassen haben. Unglaublich! Was ist denn? Bob, bist du sicher, dass es kein Mann war, der dir nachkam? Ein sehr großer Mann mit bloßen Füßen. Ja, ich habe keine Füße gesehen und... Wenn das ein Mann war, dann zähle ich mich ab sofort nicht mehr zum Menschengeschlecht. Das ist erstaunlich. Hier war nämlich jemand, ein großer Kerl, der barfuß lief. Just? Mann, Just, pass bloß auf! Just! Was treibst du denn da oben? Oh! Justus? Verdammt! Just, wo bist du? Just? Ah, mein Hals! Ah. Was passiert? Jemand kam von innen an mich ran und versetzte mir einen Schlag. Oh Mann, ins Genick? Ja. Also hast du einen Nackenschlag abgekriegt. Wie Mr. Jensen. Ja, genau wie Mr. Jensen. Und solange ich bewusstlos war, hat sich jemand die Mühe gemacht, mit einem Kiefernzweig den Boden rings um den Graben hier glatt zu fegen. Hier oben ist kein einziger Abdruck mehr zu sehen. Kein nackter Fuß, nichts. Endlich kam Peter mit dem Seil zurück und so konnte Bob aus der Bodenspalte befreit werden. Eines wissen wir also sicher. Den Nackenschlag hast du bestimmt nicht von einem Bären abgekriegt, Justus. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Was dich erschreckt hat, war möglicherweise ein sehr großer Mann mit nackten Füßen. Und vielleicht dasselbe Wesen, das mich anfiel und dann seine eigenen Spuren verwischte. Ein barfüßiger Mann? Hier läuft doch keiner ohne Schuhe rum. Justus hat den Abdruck eines bloßen Fußes hier am Grabenrand gefunden. Meiner Schätzung nach bestimmt 40 Zentimeter lang. 40 Zentimeter? Das ist ja fast ein halber Meter. Monsterberg. Früher nannten die Leute diese Gegend den Monsterberg. Es hat ganz den Anschein, als gäbe es hier oben ein Monster. Monster? Mr. Smathers! Tut mir leid, habe ich euch erschreckt. Was soll das Gerede von einem Monster? Und wie sieht so ein Fußabdruck von einem Monster überhaupt aus? Wo ist er denn? Den würde ich mir gerne ansehen. Jemand hat ihn weggefegt. Oh ja, natürlich. Aber da war wirklich ein Fußabdruck. Wenn Justus sagt, er hat einen gefunden, dann stimmt das. Ihr habt euch von diesem Richardson von der Tankstelle beschwatzen lassen. Er sollte sich schämen, euch Jungs solche Angst zu machen. Ich hätte gute Lust, ihn mir vorzunehmen. Ja, genau das tue ich. Abgesehen davon ist es hier nicht ungefährlich für euch. Die wilden Tiere verstehen euch nicht so wie mich. Sie wollen euch vielleicht gar nichts Böses, aber... Ah, das leuchtet ein. Ich glaube, wir sollten von hier wegbleiben. Wenn man sich mit einem Monster einlässt, kann das böse enden. Mr. Smathers hat da eben etwas sehr Interessantes getan. Er hat uns klargemacht, dass er dafür sorgen wird, dass uns niemand glaubt. Und uns gewarnt, nicht noch einmal herzukommen. Ich bin ganz sicher, dass irgendein fremdartiges Wesen hier oben haust und Mr. Smathers will nicht, dass es jemand erfährt. Mr. Smathers hat offensichtlich nicht nur alle bekannten Wald- und Gebirgstiere, sondern auch eine bislang nicht näher erforschte Art in sein Herz geschlossen. Weiß er mehr darüber als wir? Auf dem Rückweg trafen die drei Detektive auf Mr. Hammond. Er trug einen Rucksack und hatte sein Betäubungsgewehr über die Schulter gehängt. Was treibt ihr Burschen denn hier? Wir machen eine Wanderung. Smetha sagte mir eben, dass einer von euch in die Erdbebenspalte gefallen ist. Das war Bob, nicht wahr? Also kennen Sie diese Spalte? Er ist doch kein Geheimnis. Ihr Gewehr, das ist ein Betäubungsgewehr, nicht? Wollen Sie damit einen Bären fangen? Einen Bären fangen? Na, hör mal, wie käme ich da drauf? Das wäre außerdem verboten. Ich will mich nur absichern, sollte ich einem Bären begegnen. Ich will keinem Tier was zuleide tun. Mr. Hammond geht weiter bergauf. Und Mr. Smethers hat einen Fehler gemacht. Stimmt. Wir sagten ihm nicht, dass du in den Graben gefallen warst. Wenn er das also wusste, muss er entweder dabei gewesen sein, oder er kam dazu, als Justus den Schlag abbekam. Ja. Vielleicht hat er mir sogar den Schlag versetzt. Und höchstwahrscheinlich hat er die Fußspur am Grabenrand weggefegt. Unser guter Mr. Smethers ist vielleicht gar nicht so harmlos, wie er tut. Es gibt da etwas in den Bergen, das er und auch Hammond gesehen haben. Und beide wollen sie das geheim halten. Die Jungen kamen gerade hinter dem Haus an, als Kenneth aus dem ausgeschachteten Becken herauskletterte. Patrick saß noch in der Grube und ruhte sich aus. Hallo Just! War es schön beim Wandern? Ja, hochinteressant. Ihr macht ja Mr. Smethers ganz schön nervös. Er will nicht, dass ihr auf die Wiese raufgeht. Er sagte zu uns, wir sollten euch hier unten behalten. Und habt ihr das vor? Ihr tut ja doch, was euch passt, aber aufpassen müsst ihr schon, hört ihr? Wo ist denn Mr. Smethers jetzt? Er ist ins Dorf runtergegangen. Cousine Kathleen hat den Wagen genommen und ist zum Einkaufen nach Bishop gefahren. Und Mr. Jensen ist auch mit seinem Wagen weg. Cousine Kathleen sagte, ihr solltet euch was zu essen holen, wenn ihr zurück seid. Im Kühlschrank sind noch belegte Brote. Kommt, Kollegen, lass uns reingehen. Ich habe etwas Hunger. Sieht mal da, da liegt eine Brieftasche. Hm? Wem gehört denn das Ding? Mr. Jensen. Pass doch auf, da fällt doch alles raus. Augenblick mal, da ist ja Cousine Kathleen. Hä? Was wo? Ein Foto von Kathleen und ihrem Ehemann. Tatsächlich? Darauf verlassen sie gerade ein Café. Was will denn Jensen mit einem Foto von Kathleen? Auf der Rückseite steht ein Datum. Es wurde letzte Woche in Lake Tahoe aufgenommen. War Mr. Jensen denn vielleicht bei der Trauung dabei? Das glaube ich nicht. Wir legen die Brieftasche in Mr. Jensens Zimmer und werden uns gleichzeitig dort mal ein bisschen umsehen. Also los, Leute, bevor die anderen zurückkommen. Hoffentlich hat er nicht abgeschlossen. Nein, hat er nicht. Hinein in die gute Stube. Sein Koffer ist noch gar nicht ganz ausgepackt. Den öffne ich mal. Hier liegt ein Buch drin. Fotografieren für Anfänger. Er ist also gar kein Fotograf. Schauen wir mal, was da sonst noch ist. Ah, hier zum Beispiel. Ein Notizbuch. Hey, eine ganze Seite über Kathleen. Die Adresse und die Eintragung. PWU 615 Kalifornien. Was soll das denn heißen? Hört sich nach einer Autonummer an. Stimmt. Dann noch, dass Kathleen die Pension gehört und dass sie alles bar bezahlt. Das hört sich aber verdächtig an. Moment mal, ganz unten steht noch leichte Beute. Ja, das gibt's doch nicht. Kathleen kommt zurück. Auf dem Auto steht tatsächlich PWU 615. Jensen sollten wir im Auge behalten. Die drei Detektive beschlossen, wieder in ihr Zelt zu ziehen, um Kathleen nicht unnötig zur Last zu fallen. Gerade waren sie dabei, Würstchen mit Bohnen zu essen. Also Kollegen, bis jetzt haben wir also einen Tierfotografen, der überhaupt kein Fotograf ist und der sich für Kathleens Geld interessiert. Außerdem hat er ein Foto von Kathleen und ihrem Mann. Und er bekam eins übergezogen. Genau. Dann hätten wir Mr. Hammond. Was wissen wir von ihm? Er sagt, er sei finanziell gut gestellt, hat ein Betäubungsgewehr und geht damit jeden Tag auf die Bergwiese. Und er baut ein Schwimmbecken. Das, wohlgemerkt, möglicherweise gar keins ist. Und schließlich Mr. Smathers. Der ist ein ganz merkwürdiger Zeitgenosse. Und gar nicht so harmlos, wie er aussieht. Ja, und damit kommen wir wieder zum ganz großen Fragezeichen. Gibt es nun ein Bergmonster oder nicht? Ich habe etwas gesehen. Und es war kein Bär. Hä? Was machst du denn jetzt? Seht mal. Jemand ist mit einer Taschenlampe in Kathleens Büro gegangen. Taschenlampe? Tatsächlich. Kommt, wir schleichen uns ran. Okay, los. Das Fenster steht offen. Da ist Jensen. Jetzt versteckt er sich unter dem Schreibtisch. Das Licht im Büro geht an. Da kommen Kathleen und ihr Mann ins Zimmer. Siehst du, hier ist keiner. Ich habe aber etwas gehört. Das ist doch alles Einbildung. Deine Nerven spielen dir einen Streich. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Du machst das ganz prima mit den beiden Trottel aus Rocky Beach. Lass dich von denen bloß nicht unterkriegen. Sie bleiben ja nicht ewig. Noch länger als eine Woche. Kopf hoch. Wir sind am Ziel. Nichts kann mir schief gehen. Jensen kommt wieder unter dem Schreibtisch hervor. Er verlässt auch das Büro. Nicht zu fassen. Ja, ausgesprochen seltsam. Warum sollten Patrick und Kenneth Kathleen nervös machen? Es sind doch ihre Lieblingsvettern. Das begreife ich eben nicht. Überhaupt nichts begreife ich. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeschmissen. Am nächsten Morgen machte Kathleen den drei Detektiven den Vorschlag, zum Feuerturm zu wandern. Direkt nach dem Frühstück machten sich Justus, Peter und Bob auf den Weg. Also, bin ich nun schon zu misstrauisch oder hat man uns da vorsätzlich zum Wandern abgeschoben? Ich habe heute früh eine Unterhaltung zwischen Kathleen und Mr. Hammond belauscht. Hammond will uns aus dem Weg haben, damit er zur Bergwiese raufgehen und Kathleen ihre Hausaufgaben machen kann. Hausaufgaben? Frag mich nicht, was das ist. Es hat irgendwas mit der Bank zu tun. Hammond will auf die Wiese rauf, um in irgendeiner Sache einen letzten Versuch zu machen. Und wenn er ihm heute früh nicht glückt, haben er und Kathleen auf der Bank ein Täuschungsmanöver vor. Sollte da nicht einer von uns im Haus bleiben und aufpassen, was sie tut? Das geht eben nicht. Also los jetzt, dann kommen wir vielleicht noch zurecht. Zurecht? Wozu denn? Um Joe Hammond zu beobachten. Ich habe mein Fernglas im Rucksack. Ich will wissen, was Hammond auf der Bergwiese treibt. Er macht Jagd auf Monster. Nein, da geht es um etwas anderes. Wir sind da, Kollegen. Hier ist der Turm. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Kommt, wir klettern die Leiter am Turm hoch. Fantastisch. Von hier aus können wir die Wiese und den Gasthof sehen. Ich sehe mal durchs Fernglas. Joe Hammond ist auf halber Höhe am Hang. Jetzt verschwindet er hinter den Bäumen. Was macht der nur im Wald? Die Waldhütte. Was für eine Waldhütte? Na, irgendwo musste der Einsiedler doch gewohnt haben. Richardson erzählt uns doch von einem Einsiedler. Bestimmt geht Hammond dorthin. Jetzt kommt Hammond wieder aus dem Wald. Jetzt sind wir mit dem Aufstieg dran. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zurück und sagen, dass wir den Nachmittag auf dem Zeltplatz verbringen und heute Abend auch dort kochen wollen. Dann ziehen wir mit unserem Kochzeug und den Vorräten los. Für die nächsten Stunden erwartet uns dann keiner und wir können durch den Wald zur Wiese hinaufgehen. Den Rückweg legten sie schnell zurück. Es ging so steil hinab, dass die Jungen sich zurückhalten mussten, um nicht ins Rennen zu verfallen. Nach einer Viertelstunde waren sie wieder beim Gasthof angelangt. Als sie ins Wohnzimmer traten, stand Joe Hammond mit einem Zettel in der Hand am Kamin. Sieht gut aus. Hä? Ihr seid schon zurück? Ja, aber wir holen nur ein paar Sachen. Wir wollen zum Zeltplatz und dort kochen. Ihr Bursch habt einfach zu viel überschüssige Energie. Merkwürdig, warum wird's denn plötzlich so dunkel? Oh mein Gott, komm schnell ans Fenster. Feuer! Der Wald brennt, es treibt genau hierher. Wir müssen das Haus hier schützen. Patrick, kenn es schnell, den Gartenschlauch. Hol die Leiter, wir müssen das Dach feucht halten. Hallo Sie! Sie, kommen Sie vom Wald? Ist es schlimm? Breitet sich irrsinnig schnell aus. Der Wald brennt wie Zunder. Mir ist die Zigarette runtergefallen und schon brannte der ganze Hang. Großer Gott, diese schrecklichen Menschen. Joe, wir müssen hier raus. Kathleen, du kommst mit uns. Just, Peter, Bob, rein in den Lastwagen. Augenblick noch. Los, einsteigen. Erst müssen wir Kathleen finden. Was? Wo ist Kathleen? Du spinnst. Sie sind Miss Hammond. Wo ist Kathleen O'Hara? Sagen Sie es mir, schnell. Wo Kathleen O'Hara ist? Sie sind nicht Kathleen O'Hara? Ich war bisher Kathleen O'Hara. Jetzt bin ich Kathleen Hammond. Das wissen Sie doch. Ich bin die frühere Kathleen O'Hara und ich gehe jetzt mit meinen Vettern. Nein! Hey, sie rennt weg! Mir ist die Perücke heruntergefallen. Das ist nicht Kathleen. Stehen geblieben! Wo ist meine Cousine? Wo ist Kathleen? Oben auf der Wiese in einer Hütte, nicht wahr? Ist sie dort? Ja. Patrick, Justus, Peter, Bob, schnell, kommt mit! Beeilung! Dort hinten habe ich Hammond reingehen sehen. Kathleen! Wir sind hier, Kathleen. Wo bist du? Hier bin ich. Lass mich raus! Da ist die Hütte. Ich versuche, mich gegen die Tür zu stemmen. Die ist massiver, als sie aussieht. Keine Sorge, Kathleen. Wir holen einen großen Stein und hauen das Schloss kaputt. Seid ihr Patrick und Kenneth? Ja, das sind wir. Ich rufe Feuer! Wir holen dich da raus. Gleich bist du frei. Das Monster! Das Monster! Vorsicht, Kenneth! Das Monster kommt auf dich zu! Geh von der Tür weg! Oh. Das Monster hat die Tür eingerannt! Oh Mann! Oh. Kathleen! Er wird Kathleen umbringen! Nicht, wenn wir einen klaren Kopf behalten! Ist das Feathers? Nicht bewegen! Jeder bleibt, wo er ist und ich übernehme das Kommando! Hier sind die Hütte! Ja, gut! Ich weiß, es ist schlimm, aber das wird alles wieder gut, nicht wahr? Bleib jetzt nur bei mir, dann bist du wieder in Sicherheit. So, nun komm mit. Sieh nur, wie du die Dame erschreckt hast. Schämst du dich denn nicht? Wir gehen weiter bergauf, dort sind wir sicher. Ich fass es nicht. Smathers führt das Monster einfach weg. Kathleen? Patrick! Kenneth! Kathleen! Seid ihr es wirklich? Kannst du aufstehen? Ja, ich denke schon. Das Tier! Was war das für ein Tier? Das erklären wir dir später. Erst müssen wir von hier weg. Was ist mit meinem Haus? Ist etwas verrußt, aber steht noch. Gott sei Dank! Da, seht! Das Flugzeug wirft Chemie zur Brandbekämpfung ab. Es war dunkel geworden, bis die Feuerwehr den Brand ganz eingedämmt hatte. Im Gasthof saßen Patrick und Kenneth bei ihrer Cousine. Kathleen erstattete einem Polizeibeamten Bericht. Mr. Jensen hielt das Betäubungsgewehr auf Mr. Hammond gerichtet. Stellen Sie das Gewehr weg! Erst legen Sie diesem Verbrecher die Handschellen an! Stellen Sie das Ding weg, ehe damit ein Unglück passiert! Na schön. Kommen wir also zur Sache. Miss O'Hara, Ihre Vettern verlangen von mir, Hammond unter Anklage zu stellen. Würden Sie mir bitte genau berichten, was er getan hat? Entführt hat er sie. Naja, zu Anfang machte mir dieser Mann einen sehr netten Eindruck. Er kam in meinen Gasthof und wollte das schönste Zimmer haben. Eines Tages sah er mich dann Geld zählen. Er meinte, ich solle in Schecks bezahlen statt in bar. Das sei sicherer. Ich erzählte ihm, dass ich mein Geld in einem Tresor aufbewahre. Er sah mich so merkwürdig an und da wurde ich nervös. Und damals versteckten Sie den Schlüssel. Ja, genau. Irgendetwas an diesem Mann machte mir Angst. Wo ist denn nun eigentlich der Schlüssel? Mir hat es Kathleen schon erzählt. Sie hat den Schlüssel mit Klebeband unter ihrem Bettrost befestigt. Und darauf hat das saubere Pärchen die ganze Nacht geschlafen. Fahren Sie bitte fort, Miss O'Hara. 2 oder 3 Tage nach unserem Gespräch über das Geld kam der Mann zu mir. Und er sagte, er würde mich erschießen, wenn ich ihm den Schlüssel zum Tresor nicht geben würde. Ich dachte mir, dann erschießt er mich doch erst recht. Und ich habe ihm den Schlüssel nicht gegeben. Ich wunderte mich, weil er nicht in Wut geriet. Er lachte nur und meinte, er habe Zeit. Dann sperrte er mich in die Hütte und gab mir Brot und Wasser. Immer wieder fragte er nach dem Schlüssel. Doch ich sagte nichts. Woher wusstet ihr eigentlich, dass ich in der Hütte war? Das hat Justus gewusst. Wie hält Mrs. Hammond für dich, Kathleen? Sie sieht dir unglaublich ähnlich. Mit der Perücke die reinste Doppelgängerin. Sie wollte den Lieferschein nicht unterschreiben, weil sie die Unterschrift von Miss O'Hara nicht besonders gut beherrschte. Ich glaube, wir können den Hergang rekonstruieren. Hammond kam hierher und mietete sich im Gasthof ein. Er sah, dass Kathleen O'Hara eine Doppelgängerin seiner Frau war. Normalerweise nicht von Bedeutung. Aber Mr. Hammond ist ein Krimineller. Betrugsspezialist für Geldanlage. Er hat meiner Schwester $10,000 abgeknöpft. Und Sie sind überhaupt kein Fotograf. Ich habe eine Eisenhandlung in Tahoe. Meine Schwester sah zufällig Hammond und diese Frau. Sie machte rasch ein Foto. Wir hatten das Autokennzeichen und konnten den Namen und die Adresse von Miss O'Hara ermitteln. Wir dachten, diese Frau sei sein jüngstes Opfer. Also kam ich hier rauf. Ich musste das Foto mitnehmen, weil ich Hammond selbst noch nicht begegnet war. Ich wollte Miss O'Hara vor diesem Mann beschützen und ihn auf frischer Tat ertappen. Doch dann stellte sich heraus, dass er der Ehemann war. Hammond blieb also im Gasthof, bis er sich in Kathleens Verhältnissen gründlich auskannte. Dann sperrte er Kathleen in die Hütte ein und holte seine Frau hierher. Nur konnten sie den Tresorschlüssel nicht finden. Dann kamen Patrick und Kenneth zu Besuch, mit denen sie nicht gälisch reden wollte, eben deshalb, weil sie es gar nicht konnte. Ohne Schlüssel hätte Mrs. Hammond bei der Bank für einen Zweitschlüssel unterschreiben müssen. Wahrscheinlich war ihre Aufgabe, die Unterschrift von Miss O'Hara zu üben. Hier ist ja alles in bester Ordnung, wie ich sehe. Liebe Zeit, was für eine Ähnlichkeit. Ja, das erklären wir Ihnen später. Hat der Herr auch damit zu tun? Das glaube ich kaum. Und was war mit dem Betäubungsgewehr? Abscheulich nicht. Fast noch übler als eine gewöhnliche Schusswaffe. Man stelle sich vor, ein wildes Geschöpf einzufangen und in einen Käfig zu sperren. Schändlich. Wollte er etwa widerrechtlich einen Bären fangen? Keinen Bären. Können Sie sich vorstellen, Herr Wachtmeister, dass Mr. Hammond glaubt, es gebe hier im Gebirge eine Art Monster? Er hegt die irrwitzige Vorstellung, er könne ein Wesen einfangen, das der Fachwelt gänzlich unbekannt ist, und es öffentlich zur Schau stellen. Ein Monster? Der Kerl ist ja übergeschnappt. Genau. Wir wissen schließlich alle, dass es keine Monster gibt, wie... Diese Notlüge unseres tapferen Tierfreundes entspringt zweifellos lauteren Motiven. Zwei Tage nach ihrer Rückkehr nach Rocky Beach suchten die drei Fragezeichen Mr. Hitchcock in seinem Büro auf. Ich stelle fest, dass ihr schon wieder in der Zeitung steht. Und da war also wirklich ein Monster? Ja, wir haben es gesehen. Aber wer will uns das glauben? Patrick, Kenneth und Kathleen haben es auch gesehen, aber sie glauben es selber nicht. Patrick und Kenneth einigten sich schnell darauf, dass sie einen Bären gesehen haben, der sich auf die Hinterbeine erhoben hatte. Kathleen hat die ganze Sache aus ihrem Gedächtnis verdrängt und weigert sich davon zu reden. Und Mr. Smathers wird niemals darüber sprechen. Mr. Smathers erklärte uns, wenn wir der Presse oder der Polizei irgendwas über das Monster sagen, würde er alles abstreiten und aussagen, dass wir an der Waldhütte einen Bär gesehen hätten. Dann würde sein Wort gegen unsere stehen und solche Schauermärchen nimmt uns eh niemand ab. Also ist es ein Geheimnis. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr mich eingeweiht habt. Ich nehme an, Justus hat den Schlag von Smathers bekommen. Ja, er will das Monster schützen, indem er seine Existenz leugnet. Na dann. Lang lebe das Monster vom Monsterberg. Es wird Legende bleiben und das Monster ist somit ungestört. Wer glaubt schon an Monster? We'll be right back.